sozusagen ein. Ja. Was unsere Fragestellung wäre, sozusagen zum Diskutspiegel sozusagen. Unsere Fragestellung ist ja auch nicht die Politisierung der Universität sozusagen. Eben, das hat man wahrscheinlich aufgegeben. Wie überlebt man halbwegs unverletzt sozusagen oder sozusagen nicht unverletzt, aber sozusagen, wo kann man das Weiterdenken überhaupt noch betreiben? Und da sozusagen bin ich jetzt sozusagen enttäuscht, weil da sozusagen der Brückner dafür ja kaum was hergibt. So wie du es jetzt sagst, ja, ja. Sehr stark auf Uni bezogen, aber sozusagen, für uns stellt sich ja die Frage gar nicht. Genau. Die Uni, also wir haben das Publikum nicht mehr, was wir politisieren wollen. Also ja, das ist die Frage. Ich sehe das da ein bisschen anders. Also ich denke, wenn du das jetzt schon aufgibst, weil du nur eine reduzierte SPD-Politik machen willst, das war der, nur diese kleinen Nischen zu erhalten, heißt, der wird irgendwann möglicherweise die Nischen noch erhalten, aber warum eigentlich? Dann kann man sagen, nee, entweder die Uni ganz verlassen oder sie versuchen noch zu zerstören, was zu zerstören ist. Naja, also richtig, das hatte ich ja auch als Krisekritik gesagt, dass er tatsächlich den Raum der Universität, jedenfalls in dem Buch, gar nicht verlässt. Später, wie er sein Berufsverbot hatte und selber wie Feuerbach in Neipe lesen musste, ist ihm natürlich schon einfach sinnfällig klar geworden, dass es auch anders geht. Und tatsächlich müsste man heute überlegen, wo heutzutage wirklich Theorie produziert. Da wird natürlich wirklich ganz wenig in der Universität. Die großen Firmen haben ihre eigenen Thinktanks, die Regierungen haben ihre Stiftungen, wo ihnen zugearbeitet wird, dann umgekehrt die Gewerkschaften haben ihre, dann gibt es so Grüppchen wie unsere Vereinigung, die versucht jetzt tatsächlich auf andere Wege vorzugehen. Richtig ist auf jeden Fall, man müsste mal eine Art Kataster machen, um sich zu überlegen, wo wird heute überhaupt noch gedacht? Also wo gibt es Stellen, wo nicht einfach der blinde, automatische Verlauf der Sache regiert und wo die einzige Antwort immer gegeben wird, das haben wir doch immer so gemacht. Oder das machen wir jetzt viel schnittiger und zielgerechter und so weiter. Also das ist schon richtig, dass Brückner gibt einem zwar viele Hinweise in seinen Einzelwerken, wie kann ich historische Quellen aufknacken, wie kann ich zu Kenntnissen kommen, wenn mir auch durch das Berufsverbot der Universitätsapparat im Augenblick geschlossen ist. Aber wahr ist, dass er wenig darauf eingeht, wo wird noch Erkenntnis produziert?